9. November 1918. Karl Liebknecht ruft die Republik aus. Philipp Scheidemann ruft die Republik aus. Ehemalige Kriegsfunker besetzen das halbamtliche Wolffsche Telegrafenbüro und funken in die Welt hinaus. An alle. Hier hat die Revolution einen glänzenden, fast ganz unblutigen Sieg errungen. An alle. So hatte schon Lenin sein Friedensangebot von 1917 eingeleitet. An alle, das wurde die Zauberformel und das Geheimnis des Radios. An alle, das war das Versprechen des Massenmediums. An alle, das war die Hoffnung auf einen demokratischen Rundfunk. Das mit dem Sieg war allerdings mächtig übertrieben. Nach nicht einmal 3 Monaten war der Spuk eines Rätefunks zu Ende. Die Post hatte das Medium wieder fest im Griff. Dank Hans Bredow, des ehemaligen kaufmännischen Direktors der Firma Telefunken, der für seine Firma die ersten Funkversuche unternommen hatte und nach dem Krieg ins Postministerium gewechselt war. Am 1. September 1922 nahm der Wirtschaftsrundspruch seine Tätigkeit auf. In den Konturen lauschten professionelle Radiohörer den Börsenkursen. Ein Rundfunk an alle war das nicht. Allenfalls ein Rundfunk für Einzelne. Es musste erst etwas geboten werden, etwas Hörenswertes, damit das Interesse auch der zahllosen Bastler am Funk und den dazu nötigen Geräten erhalten bzw. geweckt werden konnte, damit das Medium zum Massenmedium werden konnte.